Der Prozess, mit dem der Mensch versucht, sich in irgendeiner Art zur Menschheit zu organisieren, ist so alt wie Zivilisation selbst, wie die ersten Gesetze und ersten Gemeinden. Wenn man zum Schluss nach so vielen Jahrtausenden nur erreicht hat, dass die Kluft zwischen den Rassen, Nationen, Klassen und Weltanschauungen sich so scharf und so bodenlos vertieft hat, wie wir es heute sehen können, dann können wir die Augen nicht mehr davor verschließen, dass der unglückselige, historische Versuch, aus allen Menschen eine Art Menschheit zu bilden, endgültig und tragisch gescheitert ist. Schließlich und endlich beginnen wir schon, uns dessen bewusst zu werden. Daher auch die Versuche und Pläne, die menschliche Gesellschaft auf andere Art und Weise zu einigen, indem radikal Platz nur für eine Nation, eine Klasse oder einen Glauben geschaffen werden soll. Aber wer kann sagen, wie tief wir bereits von der unheilbaren Krankheit der Differenzierung infiziert sind? Früher oder später zerfällt jedes vermeintlich homogene Ganze unvermeidlich wieder in eine heterogene Ansammlung unterschiedlicher Interessen, Parteien, Stände und so weiter, die einander entweder bekämpfen oder erneut unter ihrem Zusammenleben leiden werden. Es gibt keinen Ausweg. Wir bewegen uns in einem ewigen Kreis, aber die Entwicklung wird sich nicht ewig im Kreis drehen. Dafür hat die Natur selbst gesorgt, indem sie Platz für die Molche auf der Erde geschaffen hat. Es ist kein Zufall, sinnierte Wolf Meinert, dass sich die Molche vital erst dann durchsetzen konnten, als die chronische Krankheit der Menschheit, dieses schlecht zusammengewachsenen und immer wieder auseinanderfallenden Riesenorganismus, in Agonie überging. Bis auf unbedeutende Abweichungen stellen sich die Molche als ein riesiges und homogenes Ganzes dar. Sie haben sich noch nicht zu unterschiedlichen Geschlechtern, Sprachen, Völkern, Staaten, Religionen, Klassen oder Kasten herausgebildet. Es gibt weder Herren noch Sklaven bei ihnen, weder Freie noch Geknechtete, weder Reiche noch Arme. Es gibt zwar Unterschiede zwischen ihnen, die ihnen von der Arbeitsteilung auferlegt wurden, aber in sich ist dies eine gleichgeartete, einheitliche Masse, gewissermaßen aus einem Guss, in allen ihren Teilen biologisch gleich primitiv, von der Natur gleich armselig ausgestattet, gleich geknechtet und auf einem gleich niedrigen Niveau lebend. Und doch gibt es kein Anzeichen dafür, dass die Molche darunter leiden würden. Im Gegenteil. Wir sehen doch, dass sie fast nichts von dem brauchen, worin die metaphysische Beklemmung und Lebensangst des Menschen Trost und Erleichterung sucht. Sie kommen ohne Philosophie aus, ohne ein Leben nach dem Tod und ohne Kunst. Sie wissen nicht, was Fantasie ist, Humor, Mystik, Spiel oder Traum. Sie sind absolute Lebensrealisten. Sie sind uns Menschen ebenso fern wie Ameisen oder Heringe. Von ihnen unterscheiden sie sich nur dadurch, dass sie sich einem anderen Lebensmilieu anzupassen wussten, nämlich der menschlichen Zivilisation. Sie haben sich in ihr etwa so angesiedelt, wie sich die Hunde in den menschlichen Behausungen angesiedelt haben. Sie können ohne sie nicht leben, bleiben aber trotzdem, was sie sind, eine primitive und wenig differenzierte Tierart. Leben und sich vermehren genügt ihnen. Sie können sogar glücklich sein, denn sie werden durch keinerlei Gefühl der Ungleichheit untereinander gestört. Sie sind einfach homogen. Deshalb können sie eines Tages, jawohl, an irgendeinem der nächsten Tage ohne Schwierigkeiten das verwirklichen, was den Menschen nicht gelungen ist. Ihre Arteinheit auf der ganzen Erde, ihre Weltgemeinschaft, mit einem Wort, das universelle Molchtum. An diesem Tage geht die tausendjährige Agonie des Menschengeschlechts zu Ende. Auf unserem Planeten wird es nicht genügend Platz geben für zwei Tendenzen zur Beherrschung der ganzen Welt. Eine muss weichen. Wir wissen bereits, welche das sein wird. Heute leben etwa 20 Milliarden zivilisierter Molche auf der Erde, etwa 10-mal so viel wie Menschen also. Daraus geht mit biologischer Notwendigkeit und geschichtlicher Logik hervor, dass sich die Molche, da sie unterdrückt sind, befreien müssen. Dass sie, weil sie homogen sind, sich vereinigen müssen und dass sie auf diese Weise zur größten Macht geworden, die es je gab, die Weltherrschaft übernehmen müssen. Glauben Sie, dass sie dann so töricht sein werden, den Menschen zu schonen? Glauben Sie, dass sie seinen historischen Fehler wiederholen werden, den er seit jeher dadurch beging, dass er sich besiegte Völker und Klassen untertan machte, statt sie auszurotten? Dass er aus seinem Egoismus heraus ewig neue Unterschiede zwischen den Menschen begründete, um sie dann großmütig und idealistisch wieder zu überwinden trachtete? Nein, diesen historischen Unsinn werden die Molche nicht begehen, rief Wolf Meinert. Schon deshalb nicht, weil ihnen mein Buch zur Warnung dienen wird. Sie werden die Erben der gesamten menschlichen Zivilisation sein. Es wird ihnen alles in den Schoß fallen, was wir gemacht und was wir versucht haben, um die Welt zu beherrschen. Aber sie wären gegen sich selbst, wenn sie mit diesem Erbe auch uns übernehmen würden. Sie müssen sich der Menschen entledigen, um ihre Homogenität zu wahren. Nun denn, machen wir also Platz. Die untergehende Menschheit kann nichts anderes mehr tun, als ihr Ende zu beschleunigen, in tragischer Schönheit, sofern es auch dazu nicht zu spät sein wird. Wir haben hier die Ansichten von Wolf Meinert in einer möglichst zugänglichen Form wiedergegeben. Wir sind uns dessen bewusst, dass Sie damit sehr viel von Ihrer Wirksamkeit und Tiefe verlieren, mit denen Sie einst ganz Europa und insbesondere die Jugend faszinierten, die den Glauben an den Untergang und das bevorstehende Ende der Menschheit mit Begeisterung übernahm. Die Reichsregierung verbot zwar die Lehre des großen Pessimisten wegen gewisser politischer Folgerungen und Wolf Meinert musste sich in die Schweiz absetzen. Nichtsdestotrotz, die gesamte gebildete Menschheit machte sich Meinerts Theorie vom Untergang der Menschheit mit Befriedigung zu eigen. Das Buch erschien in allen Sprachen der Welt und wurde in vielen Millionen Exemplaren auch unter den Molchen verbreitet. X warnt. Natürlich fehlten auch reaktionäre Stimmen nicht, die sich gegen die Molchomanie, wie man sie nannte, stellten. Am konsequentesten in dieser Hinsicht war ein anonymes englisches Pamphlet, das unter dem Titel X warnt erschien. Die Broschüre erlebte eine ziemliche Verbreitung. Doch die Identität des Verfassers wurde nie enthüllt. Im ersten Kapitel versuchte der Verfasser, eine Statistik der Molche aufzustellen und entschuldigte sich gleich für die Ungenauigkeit seiner Zahlen. So schwankt bereits die Schätzung der Gesamtzahl aller Salamander derzeit zwischen dem 7- und dem 20-fachen der Gesamtzahl der Menschheit auf der Welt. Ebenso unsicher ist unsere Kenntnis darüber, wie viele Fabriken, Ölbohrlöcher, Algenplantagen, Aalfarmen, genutzte Wasserkraft und andere Ressourcen die Molche unter dem Meer besitzen. Wir verfügen nicht einmal über annähernde Daten über die Produktionskapazität der Molchindustrie. Am wenigsten wissen wir darüber, wie es um die Rüstung der Molche steht. Wir wissen zwar, dass die Salamander bei ihrem Verbrauch von Metallen, Maschinenteilen, Sprengstoffen und vielen Chemikalien auf die Menschen angewiesen sind, aber einmal üben alle Staaten strengste Geheimhaltung über ihre Lieferung von Waffen und anderen Erzeugnissen an ihre Molche. Zum anderen wissen wir auffällig wenig darüber, was eigentlich die Molche in den Tiefen des Meeres aus den Halbfabrikaten und Rohstoffen, die sie von den Menschen beziehen, herstellen. Sicher ist eins, die Salamander wollen gar nicht, dass wir es wissen. In den letzten Jahren sind so viele Taucher auf dem Meeresgrund ertrunken und erstickt, dass dies kein Zufall mehr sein kann. Das ist allerdings eine sowohl aus industrieller als auch militärischer Sicht alarmierende Erscheinung. Man kann sich natürlich nur schwer vorstellen, fuhr X unter den folgenden Paragraphen fort, worin die Molche den Menschen etwas anhaben könnten oder möchten. Sie können nicht auf dem Trockenen leben, so wie wir sie nicht in ihrem Leben unter Wasser behindern können. Unser und ihr Lebensmilieu sind voneinander genau und für alle Zeiten getrennt. Es stimmt zwar, dass wir von ihnen bestimmte Verrichtungen verlangen, dafür aber ernähren wir sie zum größten Teil und liefern ihnen Rohstoffe und Güter, die sie ohne uns nie hätten. Metalle zum Beispiel. Aber auch wenn es keinen praktischen Grund für einen Antagonismus zwischen uns und den Molchen gibt, besteht hier, ich möchte sagen, ein metaphysischer Gegensatz. Den Geschöpfen der Oberfläche stehen Geschöpfe der Tiefe gegenüber, Geschöpfe der Nacht gegen Geschöpfe des Tages, die dunklen Tiefen des Wassers gegen die helle und trockene Erde. Die Grenze zwischen Wasser und Erde ist irgendwie schärfer geworden, als sie es war. Ihr Wasser gegen unsere Erde. Wir könnten für alle Zeiten völlig getrennt leben und lediglich bestimmte Dienstleistungen und Erzeugnisse austauschen. Aber man wird nur schwer das bedrückende Gefühl los, dass dies wohl nicht möglich sein wird. Warum? Ich kann keine genauen Gründe dafür anführen, aber das Gefühl ist da. Es ist eine Art Ahnung, dass sich einmal die Gewässer selbst gegen die Erde stellen werden, um die Frage zu entscheiden, wer stärker ist. Ich bekenne mich damit zu einer ziemlich irrationalen Bangigkeit, meint X weiter, aber ich wäre sehr erleichtert, wenn die Molche mit irgendwelchen Forderungen an die Menschheit heranträten. Man könnte mit ihnen wenigstens verhandeln, man könnte Konzessionen, Übereinkommen und Kompromisse schließen. Aber ihr Schweigen ist schrecklich. Sie könnten beispielsweise bestimmte politische Vorteile für sich fordern. Ehrlich gesagt, die Molchgesetzgebung ist in allen Staaten etwas veraltet und so zivilisierter und zahlenmäßig so starker Geschöpfe nicht mehr würdig. Die Rechte und Pflichten der Molche sollten billigerweise neu geregelt werden, und zwar auf eine für sie vorteilhaftere Art. Man könnte ein bestimmtes Maß an Autonomie für die Salamander erwägen. Es wäre gerecht, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und ihre Arbeit angemessener zu entlohnen. Ihr Schicksal könnte also in mancher Hinsicht verbessert werden. Wenn sie es wenigstens verlangen würden, dann könnten wir ihnen Zugeständnisse machen und sie durch Kompensationsabkommen verpflichten. Zumindest würde man damit für eine Reihe von Jahren Zeit gewinnen. Aber die Molche verlangen nichts. Sie steigern nur ihre Leistung und ihre Bestellungen. Wir müssen uns endlich einmal fragen, wo beides einmal Halt machen wird. Aber auch wenn wir keine Vorstellung haben, wie und wogegen sich die Menschheit eigentlich wehren wird müssen, in einer Sache wenigstens muss Klarheit herrschen. Dass nämlich, wenn auf einer Seite die Molche stehen werden, auf der anderen Seite die ganze Menschheit stehen wird. Menschen gegen Molche. Es ist an der Zeit, es endlich einmal so zu formulieren. Denn, ehrlich gesagt, ein normaler Mensch hasst die Salamander instinktiv. Er ekelt sich vor ihnen und fürchtet sich vor ihnen. Über die gesamte Menschheit zieht etwas wie ein frostiger Schatten des Grauens herauf. Entweder prallt die Menschheit mit den Molchen in einem historischen Konflikt auf Leben und Tod zusammen, oder sie vermolcht unwiederbringlich. Was mich angeht, schloss X melancholisch, so sähe ich das Erstere lieber. Nun, X warnt euch, fuhr der unbekannte Verfasser fort, noch ist es Zeit, den kalten und glitschigen Ring abzustreifen, der uns alle umschließt. Wir müssen die Salamander loswerden. Es gibt einfach zu viele von ihnen. Sie sind bewaffnet und können ein Kriegsmaterial gegen uns ins Feld führen, über dessen gesamte Macht wir fast gar nichts wissen. Aber eine schrecklichere Gefahr als ihre Zahl und Macht bedroht uns Menschen in ihrer erfolgreichen, ja geradezu triumphalen Minderwertigkeit. Ich weiß nicht, was wir mehr fürchten sollen. Ihre menschliche Zivilisation oder ihre tückische, kalte und tierische Grausamkeit. Aber beides zusammen ergibt etwas unvorstellbar Schreckliches und fast Teuflisches. Im Namen der Kultur, im Namen des Christentums und der Menschheit, wir müssen uns von den Molchen befreien. Und da rief der anonyme Apostel aus, ihr Narren, hört endlich auf, die Molche zu füttern! Hört auf, sie zu beschäftigen, verzichtet auf ihre Dienste, lasst sie irgendwohin fortziehen, wo sie sich selbst ernähren können, wie jede andere Art von Wassertieren auch. Die Natur selbst wird schon für Ordnung in ihrem Überfluss sorgen. Und hört auf, den Molchen Waffen zu liefern! Stellt die Metall- und Sprengstofflieferungen ein, schickt ihnen keine Maschinen und menschlichen Erzeugnisse mehr. Möge ein Lieferstopp für alle Meere verkündet werden, mögen die Molche zu Gesetzlosen erklärt, mögen sie verflucht und aus unserer Welt verbannt werden. Bildet eine Liga der Völker gegen die Molche! Die ganze Menschheit muss bereit sein, ihre Existenz mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Heute ist der schicksalhafte Augenblick gekommen, da unter dem schrecklichen Druck der Molchgefahr gelingen kann, wozu der Weltkrieg mit all seinen unendlichen Verlusten nicht ausgereicht hat. Die Gründung der Vereinigten Staaten der Welt. Gott gebe es! Dieses pathetische Pamphlet rief bei der breitesten Öffentlichkeit ein lebhaftes Echo hervor. Demgegenüber wies man im Wirtschaftsteil der Zeitungen mit Recht darauf hin, dass man die Lieferungen an die Molche nicht einschränken könne, weil dies einen immensen Produktionsrückgang und eine schwere Krise in vielen menschlichen Industriezweigen hervorrufen würde. Die Gewerkschaftsverbände verdächtigten X, ein Reaktionär zu sein, und erklärten, sie würden nicht zulassen, dass der Warenexport an die Molche in irgendeiner Weise gebremst werde. Kaum hätte das werktätige Volk Vollbeschäftigung und Leistungsprämien bekommen, wolle ihm Herr X das Brot aus der Hand reißen. Die Arbeiterschaft fühle mit den Molchen und lehne jeden Versuch ab, ihr Lebensniveau herabzusetzen und sie, verelendet und wehrlos, dem Kapitalismus auszuliefern. Was eine Liga der Völker gegen die Molche angeht, so wandten alle ernstzunehmenden politischen Instanzen ein, sie sei überflüssig. Man habe doch einmal bereits den Völkerbund, zum anderen die Londoner Konvention, in der sich die Seemächte verpflichtet hätten, ihre Salamander nicht mit schweren Waffen auszurüsten. Und es sei natürlich nicht leicht, eine solche Abrüstung von einem Staat zu verlangen, der keine Sicherheit besitzt, dass eine andere Seemacht ihre Molche nicht aufrüstet und damit ihr Kriegspotenzial auf Kosten ihrer Nachbarn erhöht. Solche Einwände, die jeder vernünftige Mensch akzeptieren musste, gab es eine ganze Reihe. Trotzdem verfehlte das Pamphlet X warnt seine tiefe Wirkung nicht. Nahezu in allen Ländern breitete sich eine volkstümliche Bewegung gegen die Molche aus und es wurden Vereine zur Bekämpfung der Molche, Anti-Salamandrianer-Clubs, Komitees zum Schutze der Menschheit und viele andere Organisationen dieser Art gegründet. Die Bretterzäune entlang der Meeresküsten wurden mit Drohungen bemalt, wie »Tod den Molchen, fort mit den Salamandern«. Viele Molche wurden gesteinigt. Kein Salamander wagte es mehr am Tage, den Kopf aus dem Wasser zu stecken. Trotzdem kam es von ihrer Seite zu keinen Protestkundgebungen oder Vergeltungsakten. Sie blieben einfach unsichtbar, zumindest tagsüber. Und die Menschen, die über die Molchzäune lugten, erblickten nur das unendliche und gleichgültig schäumende Meer. »Da sieht man sie wieder, die Biester«, sagten die Menschen hasserfüllt. »Sie zeigen sich nicht einmal.« Und in dieser beklemmenden Stille erdröhnte das sogenannte Erdbeben in Louisiana. Das Erdbeben in Louisiana. An jenem Tag, es war am 11. November um 1 Uhr nachts, verzeichnete man in New Orleans einen heftigen Erdstoß. Die Menschen liefen panikerfüllt auf die Straßen, aber die Erdstöße wiederholten sich nicht. Nur ein brausender, kurzer Zyklon fegte in einer wilden Böe über die Stadt hinweg, drückte Fenster ein und trug die Dächer ab. Einige Dutzend Menschen wurden getötet. Dann ging ein heftiger Schlammregenguss hernieder. Kurz nach 4 Uhr früh kam die erste genauere Meldung. Die Strecke zwischen Franklin und New Iberia, 7 Kilometer westlich von Franklin, unter Wasser. Offensichtlich ist dort durch das Erdbeben ein tiefer Riss entstanden, der mit der Vermilion Bay verbunden ist und vom Meer überschwemmt wurde. Sofern bisher feststellbar, setzt sich der Riss von der Vermilion Bay in ost-nordöstlicher Richtung fort. Die Gesamtlänge der Senke beträgt etwa 80 Kilometer, Breite 2 bis 11 Kilometer. Hier befand sich wohl das Zentrum des Erdbebens. Man kann von einem unglaublichen Zufall sprechen, dass dieser Riss allen größeren Gemeinden ausgewichen ist. Trotzdem werden die Verluste an Menschenleben beträchtlich sein. Gegen 8 Uhr früh kamen die ersten Flugzeuge zurück, die über das betroffene Gebiet entsandt worden waren. Die ganze Küste von Port Arthur, Texas, bis Mobile, Alabama, sei in der Nacht von einer Flutwelle überschwemmt worden. Überall könne man fortgespülte oder beschädigte Häuser sehen. Das südöstliche Louisiana und Süd-Mississippi sind vom Schlamm bedeckt. In der Vermilion Bay schneidet sich eine neue Bucht ins Hinterland ein, die etwa 3 bis 10 Kilometer breit ist und sich wie ein langer Fjord bis fast nach Plaquemine ins Binnenland schlängelt. Um 8 brachten die Zeitungen bereits Bilder aus dem betroffenen Gebiet und Kartenzeichnungen der neuen Meeresbucht. Um 8:30 druckten sie ein Interview mit dem namhaften Seismologen Dr. Wilbur Brownell von der Universität Memphis über die Ursachen des Erdbebens in Louisiana ab. Der heutige Erdstoß scheint tektonischen Ursprungs zu sein, das heißt, dass er durch den Druck der Bergmassen verursacht ist. Wir können nicht ausschließen, dass der Riss von Vermilion nur der Auftakt zu einem wiederbelebten tektonischen Prozess ist, dessen Mittelpunkt eben im Golf von Mexiko liegt. In diesem Fall können wir Zeugen gewaltiger geologischer Katastrophen werden, in deren Zuge nahezu ein Fünftel der Vereinigten Staaten im Meer verschwinden könnte. Allerdings, wiederholte Dr. Brownell, für eine endgültige Erklärung brauchen wir noch mehr Erfahrungen. Während Brownells Prophezeiungen über die Zeitungsrotationen liefen, verzeichneten die Radioamateure in großen Teilen Europas starke Störungen in ihren Geräten, als ob ein neuer, außergewöhnlich starker Sender in Betrieb genommen worden wäre. Sie fanden ihn auf der Wellenlänge 203. Man konnte eine Art Gedröhn von Maschinen oder Meereswellen hören. In dieses langgezogene, unendliche Brausen ertönte plötzlich eine schreckliche, krächzende Stimme, und diese Froschstimme rief aufgeregt: »Hallo, hallo, hallo! Chief Salamander speaking! Hallo, Chief Salamander speaking! Stop all broadcasting, you man! Stop your broadcasting! Hallo, Chief Salamander speaking!« Dann fragte eine andere sonderbar hohle Stimme: »Ready, ready?« Daraufhin knackte es, wie bei einer Umschaltung, und wieder eine andere, unnatürlich gepresste Stimme rief: »Attention, attention, attention! Hallo? Now!« Und nun ertönte eine heisere, müde, aber doch befehlsgewohnte Stimme in die Stille der Nacht: »Hallo, ihr Menschen! Wir bedauern die Menschenleben. Wir wollen euch keine unnützen Verluste zufügen. Wir wollen nur, dass ihr die Meeresküsten an Stellen räumt, die wir euch vorher bekannt geben. Wenn ihr das tut, verhindert ihr bedauernswerte Unfälle. Das nächste Mal geben wir mindestens 14 Tage vorher bekannt, an welcher Stelle wir unser Meer erweitern wollen. Eure Sprengstoffe haben sich bewährt. Wir danken euch. Hallo, ihr Menschen, bewahrt Ruhe. Wir haben keine feindlichen Absichten. Wir brauchen nur mehr Wasser, mehr Küsten, mehr Untiefen zum Leben. Wir sind zu zahlreich. An euren Ufern haben wir keinen Platz mehr. Deshalb müssen wir euer Festland abbauen. Wir werden lauter Buchten und Inseln daraus machen. Damit kann man die Länge der Weltküsten verfünffachen. Wir werden euer Festland zur Auffüllung der Meerestiefen brauchen. Wir haben nichts gegen euch, aber wir sind zu zahlreich. Ihr könnt unterdessen ins Hinterland ziehen. Ihr könnt euch in die Berge zurückziehen. Die Gebirge werden erst zum Schluss abgetragen. Ihr habt uns gewollt, ihr habt uns über die ganze Welt verbreitet, jetzt habt ihr uns. Wir wollen mit euch im Guten auskommen. Ihr werdet uns Sprengstoffe liefern. Ihr werdet uns Torpedos liefern. Ihr werdet für uns arbeiten. Ohne euch könnten wir das alte Festland nicht abtragen. Hallo, ihr Menschen! Chief Salamander bietet euch im Namen der Molche der Welt Zusammenarbeit an. Ihr werdet mit uns bei der Abtragung eurer Welt zusammenarbeiten. Wir danken euch. Die Zeitungen bezeichneten diese nächtliche Rundfunksendung natürlich als groben Unfug und plumpen Scherz eines Piratensenders. Trotzdem warteten Millionen Menschen in der nächsten Nacht vor ihren Empfängern, ob sich jene schreckliche, eifrige, krächzende Stimme wieder melden würde. Sie meldete sich genau um 1 Uhr, begleitet von einem hallenden, plätschernden Rauschen. »Hallo, ihr Menschen! Gerade wurde das britische Kanonenboot Erebus, das unseren Sender im Atlantik zerstören wollte, mit einem Torpedo versenkt. Die Besatzung ist ertrunken. Hallo, wir rufen die britische Regierung an den Empfänger. Das Schiff Eamon Hotep, Heimathafen Port Said, weigerte sich, die bestellten Sprengstoffe in unserem Hafen Makalla auszuliefern. Angeblich hat es den Befehl bekommen, den weiteren Transport von Sprengstoffen einzustellen. Das Schiff wurde natürlich versenkt. Wir empfehlen der britischen Regierung, diesen Befehl bis morgen Mittag über den Rundfunk zurückzunehmen. Sonst werden die Schiffe Winnipeg, Manitoba, Ontario und Quebec, die mit Getreide von Kanada nach Liverpool unterwegs sind, versenkt. Das waren die Nachrichten. Jetzt senden wir von einer Schallplatte euer Lied Salamandria Wald Erotique. Am nächsten Tag wurden nachmittags südwestlich von Misenhead die Schiffe Winnipeg, Manitoba, Ontario und Quebec versenkt. Die Welt wurde von einer Welle des Entsetzens erschüttert. Abends gab die BBC bekannt, dass die Regierung seiner Majestät das Verbot proklamiert habe, die Molche mit Nahrungsmitteln, chemischen Produkten, Werkzeugen, Waffen und Metallen jeglicher Art zu beliefern. Nachts um 1 Uhr krächzte die aufgeregte Stimme im Rundfunk. »Hallo, ihr Menschen! Glaubt ihr, wir werden uns aushungern lassen? Also, lasst den Unsinn, alles, was ihr tut, wird sich gegen euch richten. Im Namen aller Molche der Welt rufe ich Großbritannien. Wir verkünden von dieser Stunde an die unbeschränkte Blockade der britischen Inseln mit Ausnahme des irischen Freistaates. Ich schließe den Ärmelkanal, ich schließe den Suezkanal, ich schließe die Straße von Gibraltar für alle Schiffe, alle britischen Häfen sind blockiert. Alle britischen Schiffe in allen Meeren werden torpediert. Hallo! Ich rufe Deutschland! Ich erhöhe den Sprengstoffauftrag auf das 10-fache. Hallo? Ihr Menschen, ich warne euch, wenn ihr die Lebensmittellieferungen für uns einschränkt, nehme ich sie mir selbst von euren Schiffen. Ich warne euch noch einmal. Die müde Stimme erstickte fast in einem heiseren, kaum verständlichen Röcheln. Hallo, ich rufe Italien. Bereitet euch auf die Räumung der Region Venedig, Padua, Udine vor. Ich warne euch zum letzten Mal, Menschen. Ich habe genug von eurem Unsinn.